braucht nur einen Stern. Die liebt dich an einen Namen, die liebt dich an einen Namen. Mutti, ich will einen Sklaven. Mutti, kauf mir einen Sklaven.